Zum Monat des gemeinsamen antiamerikanischen Kampfes vom 25. Juni bis zum 27. Juli brachten jüngst die russische Zeitung Komsomolskaja Prawda, die Internet-Homepages des nigerianischen Nationalen Komitees zum Studium des Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus und der antiimperialistischen Plattform Deutschlands die Beiträge über die Verbrechen des US-Imperialismus während des vergangenen Koreakrieges.